Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Petra Ensminger, Mikrofon, hallo und willkommen. Paukenschlag bei der Deutschen Bank. Der Aufsichtsratsvorsitzende Breuer gibt sein Amt auf. Diese Meldung erreichte uns vor gut 1,5 Stunden. In den Nachrichten haben Sie es gehört und wir berichten gleich. Die Elbe steigt weiter. Die Menschen müssen mit länger andauerndem Hochwasser rechnen. Doch, kleiner Hoffnungsschimmer, der Wasserstand wird vermutlich wesentlich niedriger sein als bei der Jahrhundertflut 2002. Wir informieren aus Sachsen und aus Tschechien, wo mehrere tausend Menschen wegen der Überschwemmungen ihre Wohnungen verlassen mussten. Gedenken an Papst Johannes Paul II., der vor einem Jahr verstorben ist, auch das Thema bei uns und Aktuelles vom Sport dann zum Ende der Sendung in unserem Sporttelegramm. Das und mehr in den kommenden 30 Minuten und im Anschluss an diese Sendung dann der Hintergrund Wirtschaft, das Netzwerk der ostdeutschen Automobilzulieferer, darum geht es heute. Eine überraschende Meldung. Aufsichtsratschef Rolf Breuer gibt seinen Posten ab. Der Mann, der in den vergangenen Jahren zwar nicht unbedingt im vordersten Rampenlicht stand, wohl aber, so sagen Beobachter, die Geschicke des größten deutschen Finanzhauses, der Deutschen Bank, mitbestimmt hat, der wirft also nun das Handtuch. Das wurde am Nachmittag heute bekannt gegeben. Karin Trappe hat die ersten Informationen über Breuers Rücktrittsgründe. In einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung begründete Breuer diesen Schritt nach Angaben der Bank damit, dass er das Haus nach der Debatte um Deutsche Bankchef Josef Ackermann von weiteren Diskussionen um seine Person entlasten wolle. Breuers Nachfolger an der Spitze des Aufsichtsrates soll Clemens Börsig werden. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank werde der kommenden Hauptversammlung die Wahl von Börsig in den Aufsichtsrat vorschlagen, heißt es in der Pflichtmitteilung der Bank. Börsig gehört seit 2001 dem Deutsche Bankvorstand an. Hintergrund des Rücktritts von Rolf Breuer ist sein Ärger mit der Justiz. Am 26. Januar 2006 hatte der Bundesgerichtshof entschieden, der ehemalige Deutsche Bankchef habe mit Äußerungen vom Februar 2002 über die Finanzlage des Medienmoguls Leo Kirch zu dessen Pleite beigetragen. Zugleich machte der BGH den Weg frei für Schadensersatzforderungen gegen Breuer und die Bank. Erste Informationen zum Rücktritt Breuers waren das von Karin Trappe. Zum Thema auch ein Kommentar bei uns nach den Nachrichten dann ab 19.05 Uhr. Themenwechsel. Werden die Deiche halten? Das ist zurzeit eine der Sorgen, die die Menschen in den Hochwassergebieten plagen. Denn nach dem Tauwetter sind die Deiche bereits aufgeweicht und nach bisherigen Prognosen müssen sie noch eine ganze Weile dem Druck des Wassers standhalten. Doch die Menschen sind bislang, so hat es jedenfalls DLF-Reporterin Alexandra Gerlach in Sachsen beobachtet, noch relativ gelassen. Wie also ist die Situation im Freistaat zurzeit? Hier der Tagesbericht unserer Landeskorrespondentin. Auch wenn das Wasser nur langsam steigt, bleibt den direkten Elbanlegern nur wenig Zeit zum Verschnaufen. Dennoch ist die Stimmungslage bei den meisten der Betroffenen sehr gefasst. Es kommt immer ganz drauf an, was man für Informationen hat. Das ist enorm wichtig, dass man weiß, was passiert. Vor allen Dingen, wann sind irgendwelche Zufahrtswege abgeschnitten? Wann fällt der Strom aus? Wenn man da Informationen drüber kriegt, dann kann man sich schon etwas mehr darauf einstellen. In der turnusmäßigen Pressekonferenz in der sächsischen Hochwasserzentrale heißt es am Nachmittag: Die Situation ist weiterhin angespannt. Stanislav Tillich, der sächsische Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, weiß, dass bei vielen Bürgern jetzt die Nerven blank liegen. Erst am Dienstag soll die Scheitelwelle dieses Hochwassers erreicht werden, so die aktuelle Prognose. Wir haben einen nahezu stabilen Pegel auch in Dresden. Das heißt, auch die tschechischen Behörden haben uns hier einen stabilen Pegel für die nächsten 24, 48 Stunden vorausgesagt. Wir rechnen aber noch mit einem kurzen Anstieg. Das bedeutet für Dresden, ein Anstieg auf 7,80 Meter ist nicht ausgeschlossen. Zur Flut 2002 waren es 9,40 Meter. Weitere Evakuierungen stehen an. Besonders angespannt ist die Lage derzeit an den Deichen an der Elbe. 128 Kilometer sind es insgesamt. Die Anlagen sind teilweise sehr alt. Die ersten wurden 1830 gebaut. Die jetzigen Pegelstände geben keinen Anlass darauf hin, dass die Deiche nicht haltbar sind. Das heißt, man kann mit den notwendigen Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, diese Deiche stabil halten, wenn sie aufmerksam beobachtet werden. Hunderte von sogenannten Deichläufern sind nun jeweils zu zweit als mobiles Frühwarnsystem zu Fuß auf den Deichen unterwegs. In Meißen läuft indessen die historische Altstadt voll mit Wasser. Die Stadt liegt im Zangengriff der ansonsten recht friedlichen Triebisch und der Elbe. Weiter flussabwärts bei Riesa ist ein kleiner Ort komplett zur Insel geworden. Erste Evakuierungen sollen bald anlaufen. Doch der Einsatzleiter der Feuerwehr bescheinigt den Menschen vor Ort vor allem Routine im Umgang mit dem Wasser. Die haben ihre Wohnung unten schon leer geräumt, alles hochgeräumt im Falle, da ich sollte doch brechen, dass der Schaden nicht so groß ist. Wohl dem, der rechtzeitig die Warnungen beachtet und ausgeräumt hat. Ein Wiederaufbauprogramm wie nach der Jahrhundertflut 2002 wird es nach den Worten von Sachsens Ministerpräsident Georg Milbrath nicht geben. Es wird niemand in Not gelassen, das ist selbstverständlich. Aber wir haben bei weitem nicht das Ausmaß der Schäden von vor 4 Jahren. Und es gibt auch nicht ein Hilfsprogramm der Bundesregierung. Und noch eines ist sicher, die Scheitelwelle dieser Flut ist sehr langgezogen. Es wird also entsprechend dauern, bis das Wasser wieder abgezogen ist. Uwe Höhne von der Landeshochwasserzentrale. Also drücken Sie einfach einen Daumen, dass die Leute Ostern wieder nicht auf dem Elbradweg Rad fahren können, aber zumindest in Elbnähe wieder ihre Häuser beziehen können. Ostern wieder zu Hause. Mehr Hoffnung also kann Uwe Höhne von der Landeshochwasserzentrale den Menschen in Elbnähe zurzeit nicht machen, wie im Bericht von Alexandra Gerlach eben gehört. Häuser stehen im Wasser, Feuerwehrmänner und Soldaten füllen weiter Sandsäcke auf. So sieht die Situation auch in Tschechien aus. Sabine Stöhr mit einem Lagebericht von der Elbe dort in den betroffenen Gebieten in Tschechien. Die Stadt Mělník bereitet sich derzeit auf ihre Evakuierung vor. Hier an der Mündung der Moldau in die Elbe ist zwischen den malerischen Hügeln bereits ein riesiger, fast durchgehender See aus den beiden Flüssen entstanden. Eine Bedrohung für die Stadt. Die Behörden befürchten für die Elbe bis spätestens Dienstag einen Pegelanstieg von ca. 9 Metern. Das lässt auch die Bewohner der Stadt Litoměřice, ehemals Leitmeritz, weiter zittern. In dem Tal nicht weit von Ústí hat sich die Elbe zu einem See ausgeweitet und bedroht die niedrig gelegenen Teile der Stadt. Der Schutzwall gegen das Wasser wird ständig weiter befestigt. Die Situation der Stadt ist dadurch noch erschwert, dass am Oberlauf der Elbe gestern das Wasser aus den Talsperren abgelassen werden musste. Sie können das Schmelzwasser aus dem Riesen- und Adlergebirge nicht mehr halten. In Ústí haben mehrere Chemiefabriken schon ihre Produktion eingestellt, um eine Verseuchung des Flusses durch Chemikalien zu verhindern. Der tschechische Grenzort Žensko an der Elbe, nahe dem deutschen Bad Schandau, ist zwangsevakuiert worden. Weiterhin sehr schwierig ist die Lage auch für die Bewohner der Stadt Olmütz im Südosten Tschechiens. Der Pegel der March steigt zwar langsamer an als bisher, aber nach einem Dammbruch in der vergangenen Nacht steht die Altstadt fast völlig unter Wasser. Die tschechische Regierung hat für heute Abend eine Sondersitzung einberufen. Premierminister Paroubek sagte, vor Tschechien liegen wahrscheinlich noch 10 bis 14 sehr schwere Tage. Sabine Stöhr über die Hochwassersituation in Tschechien. In Vatikanstadt und damit Ortswechsel war heute noch einmal der vor einem Jahr verstorbene Papst Johannes Paul II. Allgegenwärtig. Zum Todestag waren tausende Gläubige nach Rom gepilgert, viele von ihnen auch, um für eine baldige Heiligsprechung des Verstorbenen zu beten. Jörg Seiselberg hat das Geschehen auf dem Petersplatz in Rom für uns beobachtet. Johannes Paul II. Hat es noch einmal geschafft, die Massen zu bewegen. Mehrere 10.000 Menschen drängten sich auf dem Petersplatz zum Angelusgebet. Viele schwenkten polnische Fahnen oder trugen Transparente und Plakate mit einem Porträt des verstorbenen Papstes. Unter dem Beifall der Gläubigen widmete Benedikt XVI. Seine Ansprache vor dem Gebet vom Fenster seines Arbeitszimmers aus, ganz seinem vor einem Jahr verstorbenen Vorgänger. L'amato Papa Giovanni Paolo II. Der geliebte Papst Johannes Paul II. Hat hier in diesen Räumen vor genau einem Jahr die letzte Phase seines weltlichen Pilgerwegs zurückgelegt. Eines Pilgerwegs, der gekennzeichnet war von Glaube, Liebe und Hoffnung. Benedikt erinnerte unter anderem an den letzten Urbi et Orbi Segen Johannes Pauls vor einem Jahr, den er schon schwer von seiner Krankheit gezeichnet, nur noch stumm erteilen konnte. Johannes Paul, so Benedikt, sei gestorben, wie er gelebt habe, gottvertrauend und sich der Heiligen Maria hingebend. La sua eredità è immensa. Sein Erbe ist immens, aber die Botschaft seines langen Pontifikats lässt sich in den Worten zusammenfassen, mit denen er angetreten ist. Öffnet oder besser, reißt die Fenster auf für Christus. Le porte a Cristo. Insgesamt schätzen die Behörden, sind mehr als 100.000 Pilger nach Rom gekommen, um dem verstorbenen Johannes Paul zu gedenken. Darunter befinden sich viele Polen, die mit Sonderzügen, Bussen und Privatwagen angereist sind. Aber auch aus vielen Gegenden Italiens haben sich Wojtyla-Anhänger auf den Weg gemacht, um bei den Gedenkveranstaltungen auf dem Petersplatz dabei zu sein. Ich habe sein Wirken über Jahre verfolgt und fühle mich ihm sehr nahe. Er war wie ein Freund für mich bis zu den letzten Tagen seines Lebens. Als er gestorben ist, habe ich es nicht geschafft, herzukommen. Jetzt, ein Jahr danach hier zu sein, ist für mich die Gelegenheit, ihm zu danken für all die schönen Dinge, die er in unserem Leben gesät hat. Unter den Gläubigen, die sich auf dem Petersplatz drängen, sind Menschen fast jeden Alters. Auch die sogenannten Papa-Boys sind gekommen, Jugendliche, die sich Johannes Paul II. Besonders eng verbunden fühlten und ihn auf vielen Veranstaltungen begleitet haben. In meiner Erinnerung ist er eine Figur, die den Jugendlichen sehr nahe war und die Welt der Kirche Kirche, die uns lange sehr fern war, an die Jugendlichen und unsere Bedürfnisse herangeführt hat. Italiens Staatspräsident Ciampi, der dem verstorbenen Papst sehr nahe stand, hat bereits am frühen Morgen das Grab Johannes Pauls unter dem Petersdom besucht. Seit Tagen gibt es eine lange Warteschlange auf dem Petersplatz von Menschen, die anstehen, um einen Blick auf die letzte Ruhestätte Karol Wojtylas zu werfen. Auch heute am frühen Morgen waren bereits mehrere hundert Menschen auf dem Petersplatz. Für mich ist er alles. Er hat uns den Glauben so nahe gebracht wie kein anderer. Er war ein ganz großer Mensch, weil er ein Wort für alle hatte, vor allem die, die weniger Glück im Leben hatten. Viele in unserer Familie haben ihn geliebt. Er war bei uns immer präsent. Meine Kinder sind mit ihm groß geworden. Der Höhepunkt der Gedenkveranstaltungen für Johannes Paul II. Ist die für morgen auf dem Petersplatz geplante Messe. Bereits heute Abend aber werden 100.000 Menschen im Vatikan erwartet zu einer sogenannten Gebetswache. Um 21.37 Uhr, dem Todeszeitpunkt Johannes Pauls vor einem Jahr, will Papst Benedikt vom Fenster seines Arbeitszimmers über den Petersplatz eine kurze Ansprache halten und mit den Gläubigen beten. Angesichts des erwarteten Andrangs hat Italiens Zivilschutz 2000 Freiwillige mobilisiert, die unter anderem Wasserflaschen an die Gläubigen verteilen sollen. Großer Andrang also am ersten Todestag Papst Johannes Paul II. In Rom. Jörg Seiselberg berichtete darüber, auch in Polen beteten die Menschen vielerorts für den verstorbenen Papst, der ja aus Polen stammte. Und wie Papst Johannes Paul II. Also dort gedacht wurde und noch gedacht wird, dazu jetzt mehr von Thomas Rautenberg. Hunderttausende polnische Gläubige bevölkern seit den Morgenstunden bereits die Kirchen des Landes. In Krakau, jener Stadt, in der Karol Wojtyła früher als Bischof tätig war, im Wallfahrtsstädtchen Częstochowa und in Wadowice, dem Geburtsort von Papst Johannes Paul II., haben sich die Gläubigen zum gemeinsamen Gebet versammelt. Zum Zeitpunkt seines Todes war es so, als ob die Welt in diesem Moment den Atem anhielt, blickte Stanisław Dziwisz, langjähriger Privatsekretär des Papstes und heutiger Erzbischof von Krakau, zurück auf die Ereignisse vor einem Jahr. Papst Johannes Paul habe der Welt kein materielles Vermögen, dafür aber sein väterliches Herz hinterlassen, so Dziwisz in seiner Gedenkpredigt weiter. Der Erzbischof richtete an die gesamte polnische Nation einen Appell zur Versöhnung und Einheit. Das wäre ganz im Sinne des polnischen Papstes gewesen, meinte Dziwisz in Krakau. Viele polnische Gläubige tragen weiße Bänder zum Zeichen der Hoffnung, dass Trauer und Verzweiflung über den Verlust des Heiligen Vaters nun einem Gefühl der Lebensfreude und der Hoffnung gewichen sei. Um 21.37 Uhr, dem Todeszeitpunkt Karol Wojtyłas, wird das öffentliche Leben in Polen für einige Minuten völlig zum Stillstand kommen und über allem Lande läuten dann die Kirchenglocken. Thomas Rautenberg, und über die abendlichen Gedenkveranstaltungen informieren wir Sie dann auch in unseren Nachrichten weiter zur vollen Stunde und in unserer Sendung Das war der Tag, heute Abend spät ab 23.05 Uhr. Jetzt aber zunächst ins Inland. Ein nationaler Energieplan wird gesucht, weswegen Bundeskanzlerin Merkel für morgen zum Energiegipfel geladen hat. Dabei sein werden Vertreter der Stromwirtschaft, von Verbänden und Mitglieder des Kabinetts. Und eigentlich wollte Angela Merkel das Thema Atomkraft ganz aussparen. Eigentlich. Inzwischen sieht es aber so aus, als ob dieses Reizthema doch auf den Tisch kommen könnte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es auf den Tisch kommt. Zumindest machen Unionspolitiker, Wirtschaftsvertreter und auch Umweltverbände entsprechend Druck. Martin Steinhage hat die Debatte im Vorfeld des Energiegipfels beobachtet und fasst uns die Argumente im Folgenden zusammen. In einem Positionspapier geht Unionsfraktionschef Volker Kauder auf Distanz zum Atomausstieg. Trotz des noch von Rot-Grün beschlossenen Abschieds aus der Kernkraft, an dem auch der schwarz-rote Koalitionsvertrag nicht rüttelt, dürfe es in dieser Diskussion keine Denkverbote geben, sagt der Christdemokrat. In seinem Papier bezeichnet er die Atomkraft als wettbewerbsfähigen und umweltverträglichen Energieträger. Die Nutzung spaltbaren Materials zur Energiegewinnung sei auf absehbare Zukunft unverzichtbar. Die Laufzeit der Atommeiler müsse sich allein an deren Sicherheit orientieren. Die Forschung zur Atomsicherheit solle ausgebaut werden. Ferner heißt es in Kauders Papier, mit dem sich am Abend die Unionsfraktion im Rahmen einer Klausur befasst, es sei für Deutschland wichtig, sich von Energieimporten weniger abhängig zu machen. Mit seiner Auffassung findet Kauder starken Widerhall in Fraktion und Partei. So hält auch Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff einen Atomausstieg zum jetzigen Zeitpunkt für nicht verantwortbar. Erneuerbare Energien, etwa aus Sonne und Wind, könnten die Kernkraft auf absehbare Zeit nicht ersetzen, so Wulff in der Bild am Sonntag. Nötig sei jetzt eine breite Debatte darüber, ob ein Ausstieg aus der Atomkraft zu verantworten ist, meint Christdemokrat Wulff. Und weiter, ich bin überzeugt, er ist es nicht. Genauso sieht man es bei der CSU. Zuletzt am Freitag hatte Bundeswirtschaftsminister Michael Gloß erneut eine Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke verlangt. Sein Parteifreund Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber wirbt ebenfalls schon länger für eine Neuausrichtung der Atompolitik. Hier steht niemand, der jetzt eine Renaissance der Atomenergie will und der die Atomenergie ausbauen will, sondern ich bin halt der Meinung, wir haben sichere Atomkraftwerke. Lasst uns doch mal darüber reden, ob man nicht unsere sicheren Kernkraftwerke ein Stück länger laufen lassen kann. Das muss bei uns auch möglich sein, wenn man schon unideologisch, pragmatisch die Politik in der Großen Koalition gestalten will. Ganz anders dagegen Bundesumweltminister Sigmar Gabriel. Der Sozialdemokrat ist davon überzeugt, dass Deutschland künftig sehr gut ohne Kernkraft auskommen könne. Gabriel argumentiert, mit den milliardenschweren Investitionen der Energieversorger in neue Kraftwerke und dem Ausbau der alternativen Energien werde in den kommenden Jahren ausreichend viel Strom erzeugt, sodass ein Abschalten der umstrittenen Atommeiler kein Problem darstelle. Wir setzen auf erneuerbare Energien, auf Energieeffizienz und wir setzen auf neue Technologien bei Kohle und Gas. Wir wollen nicht setzen auf eine Alternative, die wir für gefährlich halten. Wer uns heute die Klimaprobleme vorhält und sagt, setzt doch auf Kernenergie, weil sie keine CO2 emittieren, dem muss ich entgegenhalten, dass ich nicht vor die Wahl gestellt werden möchte, das Leben der Menschen zu riskieren, entweder durch CO2-Emissionen oder durch Radioaktivität. Gabriel und die gesamte SPD verweisen in der von Union und Teilen der Wirtschaft vorangetriebenen Diskussion stets darauf, dass im Koalitionsvertrag vereinbart ist, es bleibe bei dem von der rot-grünen Vorgängerregierung verabredeten Ausstieg aus der Atomenergie. Darauf hat bereits mehrfach auch Angela Merkel, die Initiatorin des morgigen Energiegipfels, hingewiesen. Wiederholt hatte die Bundeskanzlerin die Unionsfreunde zurückgepfiffen, um das Klima im schwarz-roten Regierungsbündnis nicht zu gefährden. Freilich macht die Kanzlerin kein Geheimnis daraus, dass sie in der Sache selbst die Auffassung der übergroßen Mehrheit in CDU und CSU teilt. Diese Position hatte sie bereits Mitte der 90er Jahre als Bundesumweltministerin stets vertreten. Martin Steinhage berichtete über die laufende Energiedebatte in Deutschland. Die Mitglieder der Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit, kurz WASG, die waren heute am Zug. Sollte die WASG mit der Linkspartei PDS zusammengehen oder nicht? Darüber galt es abzustimmen und es wirkte fast wie eine Trotzreaktion. Ungeachtet aller Streitigkeiten und Differenzen, eine große Mehrheit der WASG-Basis sprach sich in einer Urabstimmung für die Fusion mit der Linkspartei bis zum Jahre 2007 aus. Das wird zwar den WASG-Landesverbänden Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gar nicht gefallen, die ja ziemliche Probleme mit der Linkspartei haben. Dafür aber haben sich die Vorsitzenden von WASG und Linkspartei, Klaus Ernst und Lothar Bisky, über das Urabstimmungsergebnis ziemlich gefreut. Wie es genau aussieht, das sagt uns Ulrike Bieritz. 78,3% der WASG-Mitglieder, die sich an der Urabstimmung beteiligten, votierten für ein Zusammengehen ihrer Partei mit der Linkspartei. Das heißt, sie stimmten mehrheitlich dafür, dass die Gespräche, die beide Parteien schon seit längerer Zeit führen, nicht mehr ergebnisoffen stattfinden. Allerdings lag die Wahlbeteiligung nur bei rund 57%. Linksparteichef Lothar Bisky reagiert erleichtert. Das ist ein eindeutiges Ergebnis. Ich freue mich sehr darüber. Unser gemeinsames linkes Parteiprojekt ist auf einem guten Weg. Auch der WASG-Vorstand ist zufrieden mit dem Abstimmungsergebnis, hätte sich aber wohl doch eine stärkere Beteiligung gewünscht. Nun ist man auch von dieser Seite zuversichtlich, dass es tatsächlich zur Bildung einer neuen linken Partei in Deutschland kommen wird. Schon bei der letzten Bundestagswahl waren Vertreter beider Parteien auf gemeinsamen Listen angetreten und bilden jetzt eine gemeinsame Bundestagsfraktion unter Führung von Gregor Gysi und Oskar Lafontaine. WASG-Vorstand Ulrich Maurer erklärt, jetzt gehe es darum, programmatisch zu beschreiben in Form eines Gründungsmanifestes, wie die Idee der neuen Partei